Doch erst eine eigene, schwere Diagnose 2014 brachte mich dazu, den letzten Schlüssel zum großen Ganzen der holistischen Zahngesundheit zu finden. Es waren Themen, die den emotionalen Anteil von Krankheit betrachteten. Manche mögen es als seelische Aspekte bezeichnen, andere, wie beispielsweise Dr. David Servan-Schreiber, als neue Medizin der Emotionen. In diesem Aspekt lag der Missing Link, wie es neudeutsch heißt. Die zahnärztliche Hypnose, mein ganzer Dank geht an Dr. Albert Schmierer, hatte mich bereits 1998 verstehen lassen, welch großen Einfluss der Geist bzw. unsere Gedanken auf Gesundheit oder, wie es häufiger der Fall ist, auf Krankheit haben. Erst der Zusammenhang von Körper, Geist und Seele brachten mir das Aha-Erlebnis und den Weg zur holistischen Zahngesundheitsbetrachtung. Es entstand etwas vermeintlich Neues, was allerdings seit Urzeiten traditionelles medizinisches Wissen war. Erst seit der Aufklärung sind diese drei miteinander verbundenen Teilbereiche, Körper, Geist und Seele, in unabhängige Einzelbereiche auseinandergerissen worden. Ein bekannter Philosoph dieser Zeit war René Descartes, Vater der